Mit Chris Grüße mit euch, guten Tag. Wir sind im Fritz-Studio zwischen Columbia-Halle und Columbia-Theater eben die fantastische Mavi Phoenix getroffen. Also wir können jetzt sagen, wir haben Mavi Phoenix Backstage getroffen, die Leoniden, Suki und Milliarden. Alle sind gut vorbereitet, alle haben guten Soundcheck gemacht, alle sind happy, freuen sich sehr auf euch heute Abend. Ab 18.30 Uhr geht die Live-Übertragung los. Und wir sehen gerade, vorhin habe ich euch erzählt, dass Sido schon Soundcheck gemacht hat. Das stimmte gar nicht, das war nur die Crew von Sido, die aufgebaut hat. Jetzt gerade sehen wir über einen ganz kleinen Monitor, dass Sido in der Columbia-Halle Soundcheck macht, mit einem goldenen Mikrofon in der Hand. Und da die Lichtshow auch getestet wird, also das wird auf jeden Fall Action geben. Sido als Letzter heute Abend hier auf der Bühne. Gegen 22.40 Uhr erwarten wir ihn auf der großen Bühne der Columbia-Halle und werden euch das Ganze natürlich auch live übertragen. Gleich gibt es die nächste Möglichkeit auf Gästelistenplätze hier bei den Radio Fritzen am Nachmittag.